Amen. Доброе утро. Schönen guten Morgen an alle. Спасибо нашим детям. Danke an unsere Jungs und Mädels. Зарядили нас Божьим словом с утра. Die haben uns jetzt gleich in der Früh mit dem Wort Gottes aufgetankt. Да, говорят, вот как ты встретишь утро. Man sagt so, wie du deinen Morgen so verbringst. Так ты день свой проведешь. So wird auch dein Tag sein. Ну, если это верно. Wenn das so stimmt. То ты проведешь этот день с песней. Dann wirst du diesen Tag mit dem Lied in deinem, с молитвой. Mit Lied und mit Gebet verbringen. И с Божьим Словом. Und mit Gott seinem Wort. Разве может быть что-то лучше? Kann etwas Besseres sein? Аминь. Аминь. Да. И лучше начинать день с песни и с молитвы. Es ist am besten, den Tag mit Gebet und mit Gesang zu beginnen. Чем с мобильника и с Фейсбука. Anstatt mit Facebook und mit Handy. Если еще не пробовал, попробуй. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, dann probier es mal aus. 66 дней подряд. 66 Tage hintereinander. И у тебя уже хорошая привычка. Dann wirst du eine gute Angewohnheit aneignen. Успешные люди начинаются с успешного утра. Also erfolgreiche Menschen fangen an mit ihren Tag mit einem erfolgreichen Morgen. Да, еще кто-то сказал такую фразу. Jemand hat noch so eine Phrase gesagt. Не важно, сколько тебе лет. Es ist unwichtig, wie alt du bist. С утра ты выглядишь на все 100. In der Früh schaust du wie 100 aus. Это, конечно, шутка. Natürlich ist es Spaß. Но все же. Aber trotz allem. Аминь. И лето в этом году хоть так как-то медленно, но все-таки наступает, да? Also der Sommer lässt auf sich warten in diesem Jahr, aber es kommt doch jetzt nahe. Зима закончилась, весна пришла. Der Winter ist vorbei, Frühling ist gekommen. Природа оживает. Die Natur lebt auf. И те, у кого есть свой сад, понимают, что такое весна. Und diejenigen, die einen eigenen Garten haben, die verstehen, was ein Frühling bedeutet. Весна – это работа в саду. Frühling bedeutet Arbeit im Garten. Удобрять почву, садить что-то новое. Zu düngen, etwas Neues zu pflanzen. Убирать старое. Das Alte wegzuräumen. И парадокс в том. Und der Paradox besteht darin. Состоит в том, что неважно, посадил ты или нет что-то в своем саду. Es ist nicht wichtig, ob du etwas in deinem Garten gepflanzt hast oder nicht. Все равно что-то вырастет. Es wird so oder so etwas rauswachsen, nicht wahr? Вопрос что? Die Frage ist was? Красивые розы, которые будут тебя радовать. Schöne Rosen, die dich erfreuen werden. Или сорняки, которые будут лезть в глаза тебе oder и твоим соседям. Oder Unkraut, die dich nerven wird und auch dazu noch deine Nachbarn. Да, процесс роста, он неизбежен. Ja, der Prozess, der Wachstumsprozess, der ist unausweichlich. Да, и что вырастет в твоем саду завтра, зависит от того, что ты посадил сегодня. Und was in deinem Garten morgen aufwächst, hängt davon ab, was du heute gesät hast, gepflanzt hast. Точно так же и в жизни. Genauso verhält sich das im Leben. Что ты посадил сегодня в жизни твоей, das, was du heute in deinem Leben gepflanzt hast, вырастет завтра. Wird morgen wachsen. И мне сегодня выпала большая честь. Und ich habe heute ein großes Privileg. Начать новую предик-рае. Neue Predigtreihe zu beginnen. Называется Blessed Life. Die heißt gesegnetes Leben. Gesegnetes Leben. И моя тема называется сегодня. Und mein Thema heißt heute. Как вы уже, наверное, поняли. Wie bereits schon bereits. Завтра начинается сегодня. Morgen fängt mit heute an. Наше с вами завтра начинается сегодня. Unser Morgen bei uns allen beginnt mit heute. Сегодня ты имеешь эту возможность получить здесь слово. Heute hast du die Möglichkeit, das Wort zu bekommen. Которое может быть полезно тебе завтра. Was für dich nützlich sein wird für morgen. Если ты ищешь Бога, если ты ищешь ответ на свой вопрос. Wenn du nach Gott suchst und suchst nach seinen Antworten. Я уверен, что ты его найдешь. Bin ich mir sicher, dass du es finden wirst. Даже если Бог тебе сегодня не скажет конкретный ответ. Auch wenn Gott dir heute keine konkrete Antwort geben wird. Я уверен, он подскажет, где его искать. Ich bin mir so sicher, dass er dir nachhelfen wird, wo du danach suchen sollst. Итак, сегодня, здесь и сейчас. Also heute, hier und jetzt. Начинается твое завтра. Fängt dein Morgen an. Аминь. Аминь. И вот твоя жизнь – это твоя ответственность. Also dein Leben liegt in deiner Verantwortung. Что я сажу в своей жизни? Was pflanze ich in mein Leben hinein? Как я обращаюсь с доверенной мне жизнью? Wie gehe ich mit dem vertrauten Leben an? Откуда в моей жизни появляются сорняки? Woher kommen in meinem Leben Unkraut? И где взять добрые семена? Und wo soll ich gute Samen herbekommen? Давайте мы сегодня попробуем в этом разобраться. Lass uns mal das mal alles auseinandernehmen und auf das hinkommen. Да, я хотел бы начать с места Писания, которое находится в Бытие. Ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, die befindet sich in 1. Mose. 2 глава, 15 стих. In dem Kapitel 2, der Vers 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Позже мы знаем, когда Адам и Ева ослушались Бога. Später wissen wir, als Adam und Eva Gott ungehorsam waren. Бог вынужден был их выгнать из сада. War Gott genötigt, sie aus dem Garten rauszujagen. Да, но все-таки задача Адама оставалась прежней. Aber die Aufgabe von Adam blieb immer noch dieselbe. В третьей главе Бытие. In dem dritten Kapitel von 1. Mose. 23 стих. Der Vers 23. Мы можем прочитать. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Darum schickte ihn der Herr aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. То есть здесь мы видим, задача была изначально. Also hier sehen wir, die Aufgabe war von Beginn an. Возделывать и хранить землю. Den Ackerboden zu bebauen und zu bewahren. И несмотря на то, что они ослушались. Und trotz allem, wo sie Gott ungehorsam waren. И Бог их выгнал из сада. Und Gott hat sie aus dem Garten rausgejagt. Задача осталась прежней. Blieb die Aufgabe dieselbe. Только Бог сказал, что земля будет производить терны и волчцы. Aber Gott hat gesagt, dass die Erde Dornen und Unkraut hervorbringen wird. То есть сорняки. Das heißt, also Unkraut. Я думаю, что каждый из нас сегодня понимает. Ich denke, jeder von uns begreift heute. У нас одна жизнь. Wir haben nur ein Leben. У нас с вами у всех 24 часа в сутки. Jeder von uns hat nur 24 Stunden Zeit. Мы дышим одним и тем же воздухом. Wir atmen dieselbe Luft ein. И у каждого есть из нас возможность развиваться. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Вы согласны? Stimmt ihr mir zu? Я понимаю, что не у каждого из нас есть свой сад. Ich verstehe, dass nicht jeder von uns einen eigenen Garten hat. У меня тоже нет. Ich habe auch keins. Да и не каждый любит там ковыряться в земле. Und nicht jeder mag so Gartenarbeit. Да? Это нормально. Das ist normal. Но все-таки у каждого из нас есть жизнь. Aber jeder von uns hat ein Leben. С ее возможностями. Mit ihren eigenen Möglichkeiten. И, кстати, написано в Библии, что мы дадим отчет за свою жизнь. Und übrigens in der Bibel steht, dass wir Rechenschaft abgeben werden vor Gott für unser Leben. Это написано в послании евреям, 4 глава. Steht in Hebräer 4, in dem Vers 13. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Gottes Augen bleibt nichts verborgen von ihm, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft abgeben. Hey, многие сегодня живут, знаете, как будто у них бесконечная жизнь. Manche leben heute, als ob sie ein unendliches Leben haben. Да, ну, надо жить так, чилик. Ja, man soll ja chillen. Чтоб в кайф. Dass alles да? So, alles chillig und cool abläuft. Но в конце жизни они вдруг понимают. Aber am Ende ihres Lebens begreifen die. А я что-то пропустил. Hey, ich habe etwas verpasst. Жизнь-то уже прошла. Das Leben ist bereits vergangen. Знаменитый американский врач-онколог Дэвид Агус. Ein berühmter Onkologe aus USA, Davis. Дэвид Агус. Дэвид Агус. Он, кстати, лечил основателя Apple, Стив Джобс. Übrigens, er hat behandelt den Begründer von Apple, den Steve Jobs. Да, он написал одну интересную книгу. Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Наверное, он слышал мою тему. Wahrscheinlich hat er mein Thema gehört. Сегодня начинается завтра. Heute fängt das morgen an. Вот. Так вот, он в одном из интервью рассказывает такие интересные вещи. Und in einem von den Interviews erzählt er ein paar interessante Dinge. Он, конечно, ну, не открыл Америку, как сказать. Да? Er hat, wie man so sagen kann, nicht die Amerika eröffnet oder beziehungsweise entdeckt. Но все же он говорит интересные вещи. Aber trotz allem erzählt er interessante Dinge. Он убежден, что каждый человек несет ответственность за свое здоровье. Er ist überzeugt, dass jeder Mensch Verantwortung trägt für seine Gesundheit. У каждого человека есть шанс прожить более приятную и долгую жизнь. Jeder Mensch hat eine Möglichkeit und eine Chance, ein angenehmes, gutes Leben zu leben. Да, для этого важно лишь вовремя открыть глаза. Dafür ist es nur wichtig, rechtzeitig seine Augen zu öffnen. Профилактика. Prophylaxis. Это такое интересное слово. Профилактика. Also Prophylaxis, das ist ein sehr interessantes Wort. Это и есть то самое завтра, которое начинается сегодня. Das ist genau das heute, was morgen beginnen wird. Вот, например, zum Beispiel, приходят люди к фитнес-тренеру. Kommen die Leute zu ihrem Fitness-Trainer? И такая классика. Und es ist so klassisch. Спина болит. Man hat Rückenschmerzen. Что делать? Was soll ich tun? Но если тебе сейчас 40, aber wenn du heute 40 bist, и ты хочешь, чтобы у тебя не болела спина, und du willst, dass dein Rücken dir nicht mehr wehtut, то абсолютно логично задуматься об этом в 20. Dann ist es absolut logisch, sich die Gedanken zu machen mit 20. Это и есть профилактика. Das ist die Prophylaxis. Потому что здоровье – это инвестиция на годы. Denn Gesundheit ist eine Investition in die Jahre. К примеру, я вот почитал, в Сингапуре начали применять новую систему здравоохранения. Zum Beispiel habe ich rausgelesen, dass in Singapur ein neues Gesundheitssystem eingeführt wurde. Да, любой человек в Сингапуре может в возрасте от 18 до 39 лет. Jeder Mensch in Singapur könnte ab 18 bis 39 пройти абсолютно бесплатно диспансеризацию. Что это? Диспансеризация. Не знаю, что такое. Это... Also kann jeder Mensch eine medizinische Behandlung durchlaufen? Это обследование, das sind die Behandlungen oder которое направлено на выявление, на раннее выявление онкологических заболеваний. Das sind Untersuchungen, die darauf gerichtet haben, Krebsleiden zu entdecken. Да, то есть, чтобы заранее узнать, есть ли какая-то болезнь у человека или нет. Um vorher schon zu erfahren, ob der Mensch eine Krankheit hat oder nicht. Да, на ранней стадии развития. Im Frühstadium. Да, и если ты можешь от нее отказаться. Du kannst natürlich das ablehnen. Это, как говорится, kein Muss. Das ist kein Muss. Но, aber, если ты обратишься к врачу, например, с раком толстой кишки, aber wenn du zum Beispiel dich an einen Arzt wenden wirst mit einem Leiden oder mit einer Krankheit Krebs von Darmkrebs, да, но при этом ты отказался от этого обследования. Aber dabei hast du diese Behandlung abgelehnt oder diese Untersuchung. Тебе нужно из собственного кармана $60,000 будет выложить. Musst du aus der eigenen Tasche dann $60,000 dafür zahlen. И также, если ты курильщик, und genauso, wenn du ein Raucher bist, но ты отказался от этого обследования, aber du hast diese Untersuchung abgelehnt, но позже ты обратился с раком легких, aber später kommst du mit Lungenkrebs. Тебе нужно будет выложить 90 тысяч за лечение. Musst du 90.000 Euro aus der eigenen Tasche für die Behandlung zahlen. И это приносит Сингапуре значительные успехи. Und das bringt in Singapur gute Erfolge. Да, вот в сравнении в России бесплатная медицина. Im Vergleich mit Russland. Там очень развита бесплатная медицина. Dort ist sehr weiterentwickelt die kostenlose Untersuchungen. И там получается курильщики, они как бы равны не курильщикам. Und dort sind Nichtraucher gleichzustellen mit dem Raucher. То есть все могут бесплатно лечиться. Das heißt, alle können sich kostenlos behandeln lassen. Ну и казалось бы, ну классно ведь. Und irgendwie denkt man sich, ja, ist auch toll. Да, но такой подход не мотивирует людей. Aber so eine Art und Weise, wie man die ganze Sache ansieht, motiviert die Menschen nicht. Жить здоровой жизнью. Gesundes Leben zu leben. Да, и вот такой подход, он одинаково полезен также и для нашей духовной жизни. Und so eine Vorangehensweise ist genauso nützlich für unser geistliches Leben. Ведь, по сути, это профилактика. Denn im Großen und Ganzen ist das Prophylaxis. Профилактика, которую ты можешь уже сегодня делать. Das ist die Prophylaxis, was du heute schon tun kannst. И она будет заботиться о твоем завтра. Und das wird sich um deinen Morgen kümmern. Нам необходима профилактика в нашем саду. Wir brauchen unbedingt Prophylaxis in unserem Garten. Это понятно. Das ist schon verständlich, oder? Если мы этого не сделаем, wenn wir das nicht tun werden, то в нашем саду такие деревья вырастут. Dann werden solche Bäume in unserem Garten rauswachsen. Да, я однажды, мне посчастливилось выкорчевывать маленькое дерево. Ich habe einst das Glück gehabt, mal einen Baum rauszugraben oder rauszumerzen aus der Erde. Нужно было вместе с корнями его выкорчевать. Also ich musste es mit den Wurzeln dann rausholen. Да, это не было большим деревом, маленькое. Das war kein großer Baum, ein kleiner Baum. Но мне понадобилось несколько часов. Aber ich habe ein paar Stunden gebraucht dafür. Чтобы его выкорчевать. Um diesen Baum rauszuholen daraus. Я понимаю, что сейчас есть всякие приспособления и все. Ich verstehe, es gibt so ein paar Werkzeuge dafür. Но мне понадобилось несколько часов. Aber ich selber habe ein paar Stunden dafür gebraucht. Вот так же и в нашей жизни. Genauso verhält sich das mit unserem Leben. Как и в саду. Genauso wie im Garten. Если мы запускаем наш сад, нашу жизнь, wenn wir unser Leben, unseren Garten verwahrlosen lassen, то там могут вырастить такие сорняки. Dort können solche Unkraut, so ein Unkraut rauswachsen, которые, чтобы выкорчевать, нам понадобятся годы. Wofür man dann Jahre brauchen wird, um die da rauszuholen. Я вот сегодня смотрю на нашу молодежь. Ich schaue heute auf unsere Jugend, на детей. auf die Kinder. И мое сердце радуется. Und mein Herz freut sich. Потому что это вот эти есть семена, которые уже сейчас закладываются в их сердце. Das sind bereits jetzt diese Samen, was in ihre Herzen hineingelegt werden. Которые завтра дадут плоды. Die morgens dann die Früchte bringen werden. Ведь они здесь слышат истину слова. Denn sie hören hier die Wahrheit des Wortes. Библии. Die Bibel. И это укореняется в их сердцах. Und das verwurzelt sich in ihre Herzen hinein. И вообще это классно, что ты уже с молодости начал дружить с Иисусом. Und es ist überhaupt die tollste Sache der Welt, wenn du von deiner Jugend an mit Jesus Freundschaft hast. Это убережет тебя от стольких бед. Das wird dich vor so vielen Leiden bewahren. И разочарований в жизни. Und auch von den Enttäuschungen im Leben. Да, дружба с Иисусом убережет тебя от депрессий. Freundschaft mit Jesus wird dich vor Depression bewahren. И несчастье в отношениях. Und von den unglücklichen Beziehungen. Вот молодость, она, конечно, выглядит красивой, сильной, да? Also Jugend schaut so stark, so prägnant aus. Но все-таки когда-то она заканчивается. Aber eines Tages geht sie auch zu Ende. И все, кому за 40, сказали «Аминь». Und alle, die über 40 sagen «Амен». Да? Gibt's keine? И особенно она быстро заканчивается без Иисуса. Und besonders schnell geht sie ohne Jesus zu Ende. И вот к 40 годам ты понимаешь. Und wenn du so um die 40 bist, begreifst du, ух ты, а жизнь-то уже проходит. Das Leben geht aber schon bereits vorbei. А что я достиг? Was habe ich denn überhaupt erreicht? Я думаю, вы, наверное, слышали, есть такой кризис среднего возраста. Ihr habt bestimmt schon gehört von dieser Aussage Krise des mittleren Alters, also midlife crisis. Это такое время, когда человек начинает переоценивать свое прошлое. Das ist so eine Zeit, wo der Mensch beginnt, seine Vergangenheit nochmal zu überdenken, nochmal zu schauen und nochmal anders zu schätzen oder analysiert. Анализирует свое прошлое, что будет завтра. Er analysiert seine Vergangenheit und denkt nach, was wird morgen kommen. И мужчины и женщины вдруг осознают. Und Frauen und Männer begreifen plötzlich. Hey, у меня проблема. Hey, ich habe ein Problem. И ведь никто не застрахован от такого кризиса. Und keiner ist bewahrt von so einer Krise. Даже успешные бизнесмены. Sogar erfolgreiche Geschäftsmänner. У них успех в бизнесе. Die haben Erfolg im Business. Но в личной жизни что-то не так. Aber in ihrem persönlichen Leben läuft etwas schief. Или наоборот. Oder umgekehrt. В личной жизни все классно. Im persönlichen Leben ist alles okay. А вот финансово как-то швах. Aber im finanziellen irgendwie schwach. Но интересно то, что разные люди переносят по-разному этот кризис. Verschiedene Menschen vertragen diese Krise oder vertragen diese Krise auf ihre Weise. Кто-то verarbeiten das. Да, кто-то впадает в депрессию и говорит: «Отстаньте от меня». Jemand verfällt der Depression und sagt: «Lass mich nur bloß in Ruhe». Да, мне ничего не нужно, все, вы мне не можете помочь, все кончено. Ihr könnt mich nicht helfen, es ist alles zu Ende. Но некоторые люди наоборот. Aber manche Menschen umgekehrt. Для них это становится катализатором. Für sie wird das zu einem Katalysator. И они говорят: «Вау, окей, классно, я это еще не успел». Und sie sagen: «Wow, klasse, ich habe das noch nicht geschafft». Но я это сейчас начну и сделаю, и успею. Aber jetzt fange ich an und ich werde alles schaffen. Это классно. Und das ist klasse. Вот был такой великий мировой лидер. Я думаю, вы его знаете. So ein großer Weltleiter. Моисей его звали. Der hat Mose geheißen. Да, в 40 лет мы знаем, что он убил человека. Wir wissen, dass mit 40 einen Menschen umgebracht hat. Он хотел защитить свой народ. Wollte sein Volk beschützen. Но его как-то не поняли. Aber irgendwie wurde missverstanden. И у него начинается кризис. Und so fängt bei ihm die Krise an. Он бегает в пустыню. Läuft in die Wüste weg. И мы знаем, что 40 лет он там проводит. Und wir wissen, dass 40 Jahre dort verbringt. Представь себе, 40 лет кризиса. Also stell dir vor, 40 Jahre Krise. Если бы не Бог, wenn nicht Gott, то мы бы и не узнали сегодня о Моисее. Würden wir heute über Mose nichts erfahren. Понимаете, что это значит? Versteht ihr, was das bedeutet? Если у тебя сегодня похожий кризис, wenn du heute so eine ähnliche Krise hast, не все закончено. Es ist nicht alles zu Ende. Позволь Богу вмешаться. Erlaube Gott in deine Situation sich einzumischen. Пусть мир сегодня узнает нового лидера. Die Welt sollte heute einen neuen Leiter erfahren. Аминь. Amen. Твоя ситуация не безнадежна. Deine Situation ist nicht ausweglos. И это Бог заложил в душу человека. Und das hat Gott in die Seelen der Menschen reingelegt. Он так устроил, чтобы человек на вот Er hat so eingerichtet, dass der Mensch в середине жизни задумался. Dass er inmitten seines Lebens anfängt, sich Gedanken zu machen. Занялся анализом своей жизни, переоценкой. Dass er anfängt, sein Leben neu zu überdenken, sein Leben analysiert. Чтобы человек мог сказать. Dass der Mensch dann sagen kann. Okay, хорошо, это было неправильно. Okay, gut, das war nicht richtig. Хорошо, я так больше не буду делать, я буду okay. умнее. Ich will es nicht mehr so tun, ich will weiser handeln. Или наоборот. Oder umgekehrt. Вот это у меня классно получается. Hey, das war klasse bei mir. Буду дальше развивать. Ich mache das weiter und entwickle das weiter. Но большинство из людей Aber die Mehrheit der Menschen боятся этот период. Haben Angst vor dieser Periode. Они не хотят делать переоценку. Sie wollen nicht noch mal ihr Leben überdenken. Или анализ. Oder wollen keine Analyse machen von ihrem То есть, Leben. Для них это реальный кризис. Für sie ist das tatsächlich eine reale Krise. Потому что они прожигали свою молодость. Weil sie ihre Jugend einfach verbrannt haben. И они не строили свой дом на камне. Und sie haben ihr Haus nicht auf einem Stein gebaut. Как учил Иисус. So wie Jesus uns gelehrt hat. Они слепили такой вот шалаш на песке. Die haben so eine Hütte sich gebaut auf dem Sand. И удивляются, что у них этот самый вот кризис. Und wundern sich, warum diese Krise in ihr Leben reinkam. Я вот вспоминаю такую сказку. Ich erinnere mich so an so ein Märchen. Многие из вас ее, наверное, тоже знают. Viele von euch kennen vielleicht dieses Märchen. Über drei Schweinchen. Да, помните? Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. И вот ниф-ниф и ниф-ниф. Нуф-нуф. Und нуф-нуф. Они строят себе домики. Also sie bauen sich Häuschen. И им нужно было быстро, быстро, быстро. Und sie wollten schnell, schnell, schnell bauen. Один строит из соломы. Einer baut aus Stroh. Второй строит из каких-то веток, деревьев, der листьев. Der zweite versucht das aus Blätter, aus den Ästen zu bauen. Утром начали, вечером закончили. In der Früh haben sie begonnen, abends waren sie schon fertig. Молодцы. Super. А что, как строит Наф-Наф? Und wie baut dann der Naf-Naf? Я не знаю где. Ich weiß nicht wo. Но он где-то достал кирпичи. Aber er hat von irgendwo Steine вот, besorgt. Вот ведь умная свинья. Das war ein richtig kluge Sau. Он нашел кирпичи, понимаешь? Бетон, цемент. Er hat Steine, irgendwo Beton und was auch alles dazu so gehört. Наверное, gefunden. Арматуру тоже достал. Vielleicht hat er irgendwo noch Werkzeuge besorgt. И у него началась конкретная такая Baustelle. Und dann hat konkret mit einer richtigen Baustelle begonnen. Ну, ниф-ниф с нуф-нуфом над ним смеются. Ниф-ниф, нуф-нуф, lachen ihn aus. Да, но ему все равно. Aber ihm war's egal. И что проходит позже? Происходит позже? Und was passiert dann später? Приходит волк. Dann kommt ein Wolf. Что он делает? Was macht er denn? Der macht es. Да. Что происходит с домиками Ниф-Ниф и Нуф-Нуф? Was passiert mit den Häuschen von dem Ниф-Ниф und Нуф-Нуф? Да, они улетели так же быстро, как и были построены. Sie sind so schnell weg gewesen, wie sie gebaut waren. Да, и они бегут. Und sie rennen. Кому? Zu wem? К Наф-Нафу. Zum Naf-Naf. У которого домик прочный и крепкий. Dessen Haus fest und fest und sicher ist. Да, над которым они смеялись. Über den sie sich die ganze Zeit lustig gemacht haben. Каждый пытается сегодня построить свой домик. Jeder versucht heute überhaupt sein Haus zu bauen. Но вместо домика у них получаются шалаши. Aber anstatt richtige Häuser haben sie nur bloß Hütten. Приходит проблема. Es kommt ein Problem. Кризис. Eine Krise. Или волк. Oder ein Wolf. Und dann pustet ein bisschen. Где твой домик? Wo ist denn dein Haus? Знаете, шалаши Wisst никому ihr, не нужны. Solche Hütten braucht kein Mensch. И почему так происходит? Und wieso passiert das? Wieso kommt das überhaupt dazu? Потому что прежде чем строить, Denn bevor man beginnt zu bauen, человек не разобрался. Hat der Mensch sich keine Gedanken gemacht, richtig? Как строить? Что строить? Wie soll er bauen? На чем was строить? Soll er bauen? Auf was soll er bauen? Как мало сегодня осталось наф-нафов? Wie wenig sind heute Naf-Nafs geblieben? Которые подходят к вопросу строительства серьезно и ответственно. Die ernsthaft sich darüber Gedanken machen, wie sie bauen sollen. Я вот уверен на 100%, что у Наф-Нафа Ich bin hundertprozentig mir sicher, dass der Naf-Naf был очень хороший и крепкий фундамент. Der hatte ein richtig festen Fundament gehabt. Хоть об этом и не написано в сказке. Obwohl das in dem Märchen nichts davon steht. Но я уверен, что он у него был. Aber ich bin mir sicher, dass er eins hatte. Почему? Wieso? Да потому что он с кирпича строил. Weil er mit Steinen gebaut hat. И это важно иметь фундамент, когда ты начинаешь строить. Und es ist sehr wichtig, wenn du anfängst zu bauen, dass du etwas Festes hast. Да, любая стройка, она, ну, спросите у любого строителя. Also jede Baustelle könnt jeden Bauarbeiter fragen. Она начинается с фундамента. Sie fängt immer mit Fundament an. И вот это время, что ты ищешь, узнаешь, und diese Zeit, wo интересуешься, du suchst und erfährst, wo du dich interessierst. Как, с чего начать? Wie, mit was soll ich beginnen? Это уже хороший фундамент для твоего будущего строительства. Das ist bereits ein gutes Fundament für deine zukünftige Baustelle. Крепкий фундамент, ein заложенный fundament, сегодня, das heute gelegt ist, это твой гарант, гарант твоего завтра. Das ist das Garant für dein Morgen. Завтра, в которое ты можешь morgen. Смотреть с уверенностью. Das morgen, was du mit Sicherheit gucken kannst. И не бояться никаких ни волков, ни кризисов. Wo du keine Angst haben musst vor der Krise oder von irgendwelchen Wölfen. И если ты строишь свое будущее уже сегодня, wenn du bereits schon heute deine Zukunft baust, то ты можешь спокойно пережить этот ужасный кризис среднего dann kannst возраста. Du, dann kannst du diese Midlife-Crisis ganz ruhig überstehen. Когда строишь на камне, ураган wenn du, also wenn не страшен. Wenn du auf einem Stein baust, dann ist kein Sturm dir, das, also du brauchst keine Angst haben vom Sturm. Да, ты сидишь дома, пьешь чай. Du sitzt zu Hause, du trinkst deinen Tee. С красивой женой, с детьми. Mit einer wunderschönen Frau, mit deinen Kindern. А на улице ураган. Und draußen wütet Hurricane. Это классное чувство. Das да? ist ein tolles Gefühl, nicht wahr? А когда сидишь такой грязный весь, такой мокрый. Aber wenn du da sitzt, nass und в шалаше. Dreckig, mit deiner Hüte. В шалаше, да, и тогда, ну, Hütte, не удивлено, что у тебя наступает кризис. Dann, ist es kein Wunder, wenn eine Krise in dein Leben kommt. Вы, наверное, слышали, есть такая пословица. Ihr habt bestimmt gehört, es gibt so ein Sprichwort. С любимым рай и в шалаше. Mit einem geliebten Mensch ist auch schön in einer Hütte. Да, okay. Это глупая Nein? пословица. Ja? Okay. Das, она, ist ein, das ist eigentlich ein dummer Spruch. Она сегодня не работает. Weil es heute nicht arbeitet, nicht funktioniert. Но, любая женщина, она хочет иметь стабильное будущее. Denn jede Frau möchte eine stabile Zukunft haben. И ее рай в шалаше. Und ihr Paradies in einer Hütte. Он начнется утром. Das fängt in der Früh an. И вечером закончится. Und abends wird es zu Ende gehen. Да? Шалаши, шалаши никому не нужны. Kein Mensch braucht diese Hütten. Даже мужикам. Sogar Männer brauchen das nicht. Любой нормальный мужик. Also jeder normaler Mann. На второй день рыбалки скажет: «Все, хватит». Am zweiten Tag, wo er angelt, sagt er: «Es ist genug». Пора домой. Ich muss nach Hause. Рай в шалаше заканчивается очень быстро. Paradies in einer Hütte geht sehr sehr schnell zu Ende. Не строй никогда семейный шалаш. Bau niemals eine Familienhütte. Как выглядит шалаш мужчины? Wie schaut denn die Hütte von einem Mann aus? Ну, я ее люблю. Oh, ich liebe sie doch so sehr. Чё ей каждый день об этом говорить-то? Wieso soll ich das ihr jeden Tag sagen? Не надо. Brauche ich doch nicht. Это шалаш. Das ist eine Hütte. Он скоро рухнет. Und das wird früher oder später auseinanderbrechen. Как выглядит шалаш женщины? Wie schaut denn die Hütte von einer Frau aus? Ну, я его уважаю. Oh, ich respektiere ihn doch. Он меня такой сильный. Er ist doch so stark. Но говорить я ему не буду. Aber ich werde es ihm nicht sagen. А то вдруг возгордится. Nicht, dass er sich etwas einbildet. Это шалаш. Das ist eine Hütte. И он скоро развалится. Und es wird früher oder später auseinanderfallen. И в этом шалаше не будет уютно ни тебе, ни ему. Und in dieser Hütte wird es weder dir noch dem anderen Menschen gut gehen. Кто-то скажет: зато молодость была классная. Jemand kann wird vielleicht sagen, na ja, dafür war die Jugend so cool. Да, но зато средний возраст и старость будут печальны. Ja, aber dafür wird dein mittleres Alter und dein Alter, deine alten Jahre sehr sehr schlecht ablaufen. Строй всегда и во всем крепкий дом. Du sollst in allen und immer ein festes Haus bauen. Не строй никогда финансовый шалаш. Bau niemals eine finanzielle Hütte. Типа, ну, зачем мне сбережения? So ungefähr, wozu brauche ich irgendwelche Ersparnisse? Скоро Христос придет. Bald kommt doch Christus. Это шалаш. Das ist eine Hütte. Строй дом. Bau ein Haus. Обучайся финансовой грамотности. Und du sollst dich finanziell weiterbilden. Не бери долгов. Und nimm keine Schulden auf. Также не строй духовный шалаш. Genauso bau dir keine geistliche Hütte auf. Ну типа, зачем мне какие-то цели? So ungefähr, wozu brauche ich irgendwelche Ziele? Да у меня все по благодати. Bei mir ist doch alles nach der Gnade. Собирай духовные сокровища, строй прочный фундамент. Sammle geistliche Schätze und bau dir ein festes Fundament auf. Мы читаем в Библии, что апостол Павел, wir lesen in der Bibel, dass der Apostel Paulus, он наставлял Тимофея. Der hat den Timotheus eingewiesen. Он говорил Тимофею. Er sagte zum Timotheus, учи этих людей, du sollst diese Menschen lehren, чтобы они не уповали на свое богатство, damit sie nicht auf ihren Reichtum sich etwas einbilden, но богатели добрыми делами, dass sie durch gute Werke reich werden. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни, читаем мы в 1 Тимофея 6:19. Das lesen wir aus der 1. Timotheus 6:19 und so werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Послушай, Бог не против. Gott hat nichts dagegen, что у тебя хорошая машина, dass du ein gutes Auto besitzt, классный дом, oder ein tolles Haus hast, много денег, viel Geld. Он не против, он только радуется за тебя. Er hat nichts dagegen, umgekehrt, freut sich für dich. Но это должно работать на меня. Aber es muss für mich arbeiten, не против меня. Nicht gegen mich. Аминь. Аминь. Мы читаем Матфея 7:26. Wir lesen aus Matthäus 7:26. И это тоже нам напоминает о необходимости строить прочный фундамент. Und das erinnert uns auch noch dazu, dass wir auf dem festen Fundament bauen sollen. Здесь Иисус говорит. Hier sagt Jesus. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. То есть кризис – это когда человек не построил вовремя дом. Also die Krise bedeutet, wenn der Mensch nicht rechtzeitig sein Haus gebaut hat. Построил его на песке. Der hat es auf Sand gebaut. А если не сделал вовремя образование? Und wenn er nicht rechtzeitig seine Ausbildung gemacht hat? А сегодня уже семья. Jetzt bereits hat er eine Familie. Нужно обеспечивать дом, man детей, muss, жену. Man muss sich so um das Haus sorgen, um die Familie, um die Frau. И ты начинаешь сожалеть und об, об утерянном времени. Und du fängst diese Zeit zu bereuen. И вот мы сегодня слышали уже und so haben wir heute gehört aus den Sprüchen, когда мудрейший Соломон их написал. Wo der weiseste Salomo das geschrieben hat. И он говорит своему сыну. Und er spricht zu seinem Sohn. Сынок, дружи с заповедями. Hey, mein Sohn, hab Freundschaft mit den Geboten. Они помогут тебе в жизни. Sie werden dir in deinem Leben weiterhelfen. Они дадут тебе долгую счастливую старость. Sie werden dir ein langes und reiches Alter haben. Это написано в притче 3 глава, 2 стих. Da steht geschrieben in Sprüche 3 in den Versen 2 und 7. Долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Aufrichtigen Menschen schenkt er Gelingen. Er hilft allen, die so leben. Welchen Vers liest du gerade? Zwei? Zwei. Ah ja. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie und werde klug. Кому они приложат жизни? Also was, wem werden sie mehr Leben geben? Тебе. Dir. Тебе. Скажи mehr. Твоему соседу, тебе. Sag zu deinem Nachbarn, dir werden hey, sie нам mehr. Надо подружиться с Библией. Hey, wir müssen eine Freundschaft чтобы mit der Bibel наша abschließen. Старость была здоровой, счастливой. Damit unser Alter glücklich ist und gesund ist. Уже сегодня подружись с Библией. Schon heute schließe Freundschaft mit Bibel ab. Знаете, у каждого из нас есть, я думаю, приложение Библия в телефоне. Правильно? Ich denke, jeder von uns hat eine Bibel-App in seinem Handy. А также есть приложение такое TikTok, знаете? Und es gibt noch so eine App TikTok? Ну, если у тебя нету, то держи 5, ты счастливый человек. Also, wenn du das nicht hast, dann gib mir 5, du bist ein glücklicher Mann oder Теперь Frau. Вопрос. Jetzt ist die Frage. Сколько просмотров в день набирает твое приложение Библия? Also, wie viel Mal siehst du in deine TikTok App Bibel, Nein, oder? Библия. Bibel-App, wie viel kommst du rein da rein? Also wie viel ja, bist сколько du drin? Просмотров? Wie viel bist du drin? И теперь сколько просмотров получает твой TikTok-приложение? Und wie oft schaust du in die TikTok-App rein? Да, не стоит потом удивляться, что в жизни у нас полный TikTok. Deswegen braucht man sich gar nicht mehr zu wundern, dass in unser Leben ein kompletter, völliger TikTok ist. Аминь. Amen. И вот еще есть такая глупость. Und es gibt noch so eine Dummheit. Человек говорит, der Mensch sagt so, ну вот, состарюсь, тогда приду к Богу. Wenn ich mal alt werde, dann gehe ich zu Gott. Это опасная глупость. Das ist eine sehr gefährliche Dummheit. Соломон также предупреждает. Salomo warnt auch deswegen. В этой же главе, 7 стихом, он пишет. In derselben, im selben Kapitel, in dem Vers 7, sagt er. Hey, не будь мудрецом в глазах твоих. Hey, sei nicht so klug in deinen Augen. Это опасный номер, отложить спасение на попозже. Das ist eine gefährliche Nummer, wenn du deine Errettung auf später verlegen willst. Кто тебе может дать гарантию, что ты завтра проснешься? Wer kann dir die Garantie geben, dass du morgen aufwachst? Да, а вдруг сегодня тебе кирпич на голову упадет? Vielleicht gehst du heute vorbei und ein Stein fällt dir auf den Kopf. Ты не знаешь. Du weißt das nicht. Сколько людей умрут на больничных койках? Wie viele Menschen sterben auf dem Krankenbett? Сколько не доедут домой? Wie viele Menschen werden nicht bis nach Hause schaffen? Библия предупреждает нас. Die Bibel warnt uns davor. Не будь мудрецом. Sei nicht so klug in deinen eigenen Augen. Глазах твоих. In deinen Augen. Еще написано, не хвались завтрашним днем. Und es steht noch geschrieben, du sollst dich nicht rühmen mit dem nächsten Tag. Да, я могу похвалиться вчерашним днем. Ja, ich kann vielleicht stolz sein auf den letzten Tag, den ich gelebt habe. Да, если есть вообще чем хвалиться. Wenn es überhaupt etwas gibt, worauf du stolz sein kannst. Ну, во-вторых, вот человек дожил вот до последнего. Und zweitens, wenn der Mensch jetzt bis zum Schluss gelebt hat. И потом такой с одной ногой под мышкой идет к Богу такой: «Вот Бог, я пришел!» Und dann humpelt er so zu Gott mit einem Bein unter dem Arm. Не, ну und это, sagt er: «Gott, jetzt bin ich da!» Это, конечно, неплохо. Natürlich ist das nicht schlecht. Но человек проживет короткую жизнь с Богом. Aber der Mensch wird nur einen kurzen Zeitraum mit Gott leben können. И кроме того, und außerdem, жизнь с Богом, она не избавляет от всех последствий. Und das Leben mit Gott erlöst dich nicht von allen Folgen. Ну, например, там, алименты тебе платить надо будет все равно. Zum Beispiel, Unterhalt wirst du sowieso zahlen müssen. Да, или твои переломанные ребра будут болеть к старости. Oder deine kaputten Rippen werden im Alter dir wehtun. Согласитесь, гораздо дешевле поддерживать. Stimmt mir zu. Es ist wesentlich günstiger. Поддерживать свой дом в хорошем состоянии. Sein Haus immer im Schuss zu halten. Чем делать капитальный ремонт каждые 10 лет. Anstatt alle 10 Jahre richtige Umbaumaßnahmen zu machen. Вот как часто вы пылесосите дома? Also wie oft staubsaugt ihr zu Hause? Мы вот когда стали семьей. Wir, als wir eine Familie geworden sind. Мы поняли такую вещь. Wir haben so eine Sache begriffen. Что лучше мы будем каждые 2 дня по 20-30 минут. Wir wollen lieber alle 2 Tage 20-30 Minuten. Уделять время вот на уборку. Zu Hause dem Haushalt widmen. Чем мы будем тратить целый выходной день. Anstatt wir einen ganzen Feiertag darauf verschwenden werden. Чтобы проводить генеральную уборку. Um tatsächlich richtig alles zu putzen. Ведь лучше использовать этот день для семьи. Denn es ist doch besser, diesen Tag für die Familie zu benutzen. Согласитесь? Zu gebrauchen. Stimmt ihr mir nicht zu? То есть гораздо проще выделять вот это небольшое время каждый es ist второй день. Es ist wesentlich leichter, alle 2 Tage diese Zeit sich zu nehmen. Чем тратить один целый день. Anstatt einen ganzen Tag darauf zu verwenden. Также гораздо лучше читать по 2-3 стиха Библии в день. Und genauso verhält sich das mit Bibellesen. Lieber 2-3 Verse am Tag lesen. Чем ты прочитал сегодня все Евангелие и месяц больше не открываешь Библию. Anstatt dass du heute das ganze Evangelium gelesen hast und einen Monat lang deine Bibel woanders liegt. Гораздо выгоднее поддерживать любовь к супругу. Es ist wesentlich vorteilhafter, die Liebe zu seinem Partner, zu seinem Ehepartner aufzuwärmen oder beziehungsweise zu bewahren. Чем каждые 10 лет менять супруга. Anstatt dann alle 10 Jahre sich einen Ehepartner zu wechseln. И также никто не станет брать на работу человека. Und genauso wird es auch im Job sich verhalten. Keiner wird jemand einstellen. Если человек каждый год меняет wenn der Mensch jedes Jahr seine Arbeitsstelle wechselt. То есть понятно, у человека какие-то проблемы. Es ist, ist ja offensichtlich, der hat irgendwelche Probleme. Я вот не могу забыть вот этот пример, который пастор рассказывал. Ich, mir kommt jetzt ein Beispiel in den Sinn, was der Pastor erzählt hat. Помните, könnt ihr euch erinnern? Парень и девушка, он ушел в армию. Also ein junger Mann und Frau, der ist dann in den Armeedienst gegangen. И он каждый день писал письмо und своей девушке. Und er hat jeden Tag einen Brief geschrieben. И это письмо каждый день приносил почтальон. Und diesen Brief hat jeden Tag der Postbote gebracht. В конце концов. Und am Schluss, она вышла замуж. Hat sie geheiratet wen? Почтальона. Den Postboten. Почему? Wieso? Да потому что хоть и коротко, но они виделись каждый день. Auch wenn nur kurz, aber sie haben sich täglich gesehen. Знаете, письма, социальные сети — это классно. Wisst ihr, Briefe und Social Media, das ist okay. Но как мы уже сегодня утром слышали, aber wie wir bereits heute früh gehört haben, это никогда не заменит нам живого общения. Das wird niemals diese lebendige Live-Begegnung ersetzen. Если ты, муж, повесил в спальне ваше свадебное фото, also wenn du in deinem Schlafzimmer euer Brautfoto oder euer Hochzeitsfoto hingehängt hast, и думаешь, ну и все, und что? Denkst dir, ja, reicht doch. Она же видит, я ее муж. Sie sieht doch, ich bin ihr Ehemann. Что еще говорить об этом? Warum soll ich das nochmal sagen? Да, не нужно устраивать каждый день романтический ужин. Ja, du brauchst nicht jeden Tag einen romantischen Dinner veranstalten. Но понемножку, коротко. Aber kurz und ein bisschen. Простое, короткое. Люблю тебя. Ein kurzes, ich liebe dich. Или ты сегодня классно выглядишь. Oder du schaust heute toll aus. Или не знаю, если бы у меня была возможность, я бы вот еще раз на тебе женился. Oder zum Beispiel, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, hätte ich dich noch mal geheiratet. Коротко, но каждый день. Kurz, aber jeden Tag. Подбрасывай дрова в печь вашей любви. Immer wieder das Holz in den Ofen eurer Liebe reinzuwerfen. Сегодня. Heute. И ты увидишь плоды уже завтра. Und du wirst bereits morgen die Früchte sehen. Ведь гораздо проще выделять каждый день на прогулку по 30 минут. Denn es ist wesentlich einfacher, jeden Tag 30 Minuten sich zu nehmen für Spaziergang. Чем бегать по старости по врачам. Als dann im Alter ständig bei den Ärzten zu sein. Да, я вот за последние 4 месяца познакомился более чем 10 человек. Ich in den letzten 4 Monaten habe ich mehr als 10 Menschen kennengelernt. У нас общий интерес спорт. Wir haben ein gemeinsames Interesse Sport. И вот у меня некоторые ребята удивляют. Und manche Jungs удивляют меня тем, что говорят. Es wundert mich, was sie so sagen. У меня нет времени. Die sagen, ich habe keine Zeit. Ну, хочется сказать, смотри. Ich möchte dann unbedingt sagen, schau her. Вот, посмотри, сколько ты в день проводишь в телефоне. Schau her, wie lange verbringst du Zeit in deinem Telefon? Посчитал? Hast du gezählt? Теперь возьми полчаса. Jetzt nimm mal nur halbe Stunde. И используй их для спорта. Und gebrauche es für Sport. Главное, регулярно. Das Wichtigste, regulär. Гораздо лучше. Es ist wesentlich besser zu bauen. По чуть-чуть отношения с Богом. Immer Schritt für Schritt Beziehung mit Gott zu bauen. Чем периодически попадать в проблемы. Anstatt immer wieder in Probleme reinzugeraten. И потом кричать: Бог, ты где? Und dann zu schreien: Gott, wo bist du? Здесь лучший пример для нас является Иисус. Der beste Beispiel hier für uns ist Jesus. Я уверен, что у Иисуса термин календар был забит. Ich bin mir sicher, dass Jesus sein Terminkalender voll war. Каждый день больше, чем вся твоя неделя. Der war täglich so voll, mehr wie deine ganze Woche. Но мы читаем, что он уединялся для молитвы каждый день. Aber wir lesen, dass er wegging für das Gebet und Gemeinschaft mit Gott. Hey, он понимал, у него много дел. Hey, er hat begriffen, er hat viele Sachen zu tun. У него много терминов. Er hat sehr viele Termine. Но он понимал. Aber er hat begriffen. Он не сможет это сделать сам. Er würde es alleine gar nicht schaffen. Для этого ему нужно общение с отцом. Dafür braucht er die Gemeinschaft mit Vater. Он говорит: «Я и отец одно». Er sagt: «Ich und Vater sind eins». Иисус делал только то, что получал от отца. Jesus hat nur das gemacht, was er vom Vater bekommen hat. Ежедневное общение с Богом. Tägliche Gemeinschaft mit Gott. Делает уверенным нас не только в завтрашнем дне. Macht uns sicher und überzeugter nicht nur im morgigen Tag. Оно делает нас уверенными в том. Sondern es macht uns noch überzeugter in dem, то, что хочет делать через нас Бог. Das, was durch uns Gott machen möchte. И для этого не нужно часами стоять на коленях. Und dafür muss man nicht stundenlang auf den Knien stehen. Каждый день. Sondern jeden Tag. По чуть-чуть. Jeden Tag ein bisschen. Вот есть такая физическая профилактика. Es gibt so eine physische Prophylaxe. Ты пришел к врачу, проверился. Du gehst zum Arzt, lass dich untersuchen. И такой идешь, все в шоколаде, я здоров. Gehst zu und sagst, ey, es ist alles cool, ich bin gesund. Ну yeah. Или наоборот. Oder umgekehrt. Может быть, что-то врач нашел. Vielleicht hat der Arzt etwas gefunden. Но он это нашел. Aber на ранней стадии. Aber er hat es im Frühstadium entdeckt. И это можно вылечить. Und das kann man noch behandeln. Так как ты пришел не тогда, когда уже нога отвалилась. Weil du nicht da gekommen bist, wo dir schon ein Bein fehlt. Да, есть также духовная профилактика. Genauso gibt es auch geistliche Prophylaxis. Это здорово. Das ist toll. Когда ты посещаешь домашнюю группу. Wenn du die Kleingruppe besuchst. регулярно ходишь по воскресеньям, wenn du regelmäßig sonntags in den Gottesdienst kommst, и когда у тебя возникают вопросы, ты не бежишь к гадалке, und wenn du Fragen, wenn bei dir Fragen aufkommen, gehst du nicht zu einer Hellseherin oder einer Kartenlegerin, да, ты обращаешься к своему лидеру, sondern du kommst zu deinem Leiter und wendest dich an ihn. Это нормальная духовная профилактика, das ist eine normale geistliche Prophylaxis, которая позволит тебе быть здоровым, духовно здоровым, was es dir erlaubt, geistlich gesund zu sein. А есть духовный кризис. Und es gibt, auch geistliche Krise. И это плохо. Und das ist schlecht. Когда ты хромаешь такой к Богу. Wenn du so humpelst und gehst zu Gott. Бог, подлечи меня. О, Gott, bitte, behandle mich, heile mich. Бог так посмотрел на тебя. Gott schaut dich so an. Слушай. Und sagt, hör zu. А что-то я тебя не видел по воскресеньям. Ich habe dich irgendwie sonntags nicht gesehen. Странно, и в среду тебя не было. Und, komisch, auch mittwochs warst du nicht da. Странно, а где ты был? Hey, wo warst du denn? Да я, ну, дома был. Ich war zu Hause. Да я в YouTube посмотрю, что? Ich hab doch, ich kann doch in YouTube anschauen. Was soll? Какая разница? Was macht das für einen Unterschied? Мы читаем Евреям 12 глава. Wir lesen aus Hebräer 12-13 стихи. Die Verse 12, 13 und 15. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Когда ты регулярно в церкви, тебе не нужно будет нести твою ногу Богу. Wenn du regelmäßig in der Gemeinde bist, dann musst du nicht dein Bein dann später zum Herrn tragen. Топай всегда в церковь и будешь до старости ходить на своих двоих. Komm mal jeden Sonntag in die Gemeinde, dann wirst du auch zwei Beine behalten, wenn du alt bist. Также и когда ты регулярно на домашней группе. Wenn du auch regulär auf der Kleingruppe bist. Заболеть духовно у тебя шанс равняется нулю. Also geistlich dann krank zu werden ist gleicht fast eine Null. Какая-то ерунда полезла в голову. Wenn irgendein Blödsinn in deinen Kopf reinkommt. Тебе лидер, что ты за чушь там несешь? Und der Leiter sagt zu dir, hey, was redest du für ein Blödsinn? Давай откроем Библию. Komm, lass uns die Bibel öffnen. Сверим часы. Komm, lass uns mal die Uhr vergleichen. И все как рукой сняло. Und dann geht alles vorbei. Или у тебя начала какая-то опухоль гордости такая. Oder wenn jetzt plötzlich ein, wie heißt das, опухоль, geschwulst, да. Also, so stolz geschwulst plötzlich да. Raufkommt. Тебе сразу же подскажут, как ее обрать, подрезать. Du wirst gleich einen Tipp bekommen, wo du sie mal so abschneidest. Без особых церемоний. Ohne besondere Zeremonien. Дорогие, поэтому Бог дал нам друг друга. Meine Lieben, deswegen hat der Herr uns einander gegeben. Он сказал: "Наблюдайте за вашим садом." Er hat gesagt: "Achtet auf euren Garten." Апостол Павел писал евреям. Апостол Паулус hat geschrieben den Hebräer. Чтобы какой горький корень не возник. Damit keine bittere Wurzel bei euch aufkommt. Чтобы сразу удалять этот корень. Damit man gleich diese Wurzel ausmerzt. Ведь согласитесь, это легче сразу отпустить, простить. Stimmt mir bitte zu, es ist doch viel leichter, gleich zu vergeben, gleich loszulassen. Иначе этот корень, он пускает еще больше корней. Ansonsten wird diese Wurzel noch mehr Wurzeln schlagen. И это делает горько не только твою жизнь, но и жизнь окружающих. Und es macht nicht nur dein Leben bitter, sondern auch, es vergiftet auch andere Menschen um dich herum. Поэтому так необходимо делать эту профилактику. Deswegen ist es so wichtig, diese Prophylaxis zu machen. Тот же апостол Павел говорит нам. Derselbe Apostel Paulus sagt uns. Испытывайте самих себя. Ihr sollt euch selbst prüfen. В вере ли вы ходите? Ob ihr immer noch im Glauben wandelt. Да, это тоже очень нужно. Ja, wir brauchen das auch. Это духовная дисциплина. Das ist eine geistliche Disziplin. Она нелегко дается. Sie fällt uns nicht leicht. Но она необходима. Aber wir brauchen sie. Es ist notwendig. Поэтому Бог дал нам друг друга. Deswegen hat uns Gott auch einander gegeben. Написано в Библии: железо железо острит. Deswegen steht in der Bibel, dass das Eisen das andere Eisen schleift. Поэтому Бог дал тебе жену. Deswegen hat Gott dir auch eine Ehefrau gegeben. Без нее ты бы, может быть, не достиг до совершенства. Ohne sie hättest du vielleicht deine Vollkommenheit nicht erreicht. А так есть шанс. Und so hast du noch eine Chance. Поэтому благодари Бога за твою супругу. Deswegen danke Gott für deine Ehefrau. Благодари также за детей. Danke auch für deine Kinder. Потому что благодаря детям ты можешь научиться терпению. Denn dank der Kinder kannst du Geduld lernen. Благодари за шефа. Du sollst dankbar sein für deinen Chef. Благодаря шефу ты можешь научиться терпению. Dank dem Chef kannst du auch Geduld lernen. Аминь. Amen. Завтра начинается сегодня. Morgen fängt heute an. Сегодня, здесь и сейчас. Heute, hier und jetzt. Начинается твое завтра. Fängt dein Morgen an. Сегодня мы слышим это слово. Heute hören wir dieses Wort. И это слово может нам быть полезным завтра. Und dieses Wort kann uns nützlich sein für morgen. Я не сомневаюсь, что это слово работает. Ich zweifle nicht, dass dieses Wort funktioniert. От меня зависит, как оно будет работать в моей жизни. Aber von mir hängt es ab, wie das in meinem Leben funktionieren wird und arbeiten wird. От тебя зависит, как это будет работать в твоей жизни. Von dir hängt es ab, wie es in deinem Leben funktionieren wird. На чем мы строим сегодня? Auf was bauen wir heute? Выдержит ли мой дом этот кризис? Wird denn mein Haus diese Krise überstehen? А кризис, он обязательно придет. Und die Krise wird auf jeden Fall kommen. Хочешь иметь благословенную жизнь? Willst du das gesegnete Leben haben? Blessed life. Кто хочет? Wer möchte das Leben haben? Все хотят. Alle wollen das gesegnete Тогда Leben начни haben. Думать об этом уже сегодня. Dann fange schon heute an, darüber Amen. Nachzudenken. Amen. Давайте мы поднимемся. Lass uns bitte aufstehen. Молись сейчас вместе со мной. Bitte jetzt gemeinsam mit mir. Проси у Бога мудрости. Bitte Gott um Weisheit. Как распорядиться этим словом? Wie du dieses Wort verwenden kannst, чтобы und gebrauchen kannst. Чтобы оно дало плоды в твоей жизни. Damit es in deinem Leben Früchte bringt. Знаете, Богу не интересно дать нам просто вот информацию. Wisst ihr, Gott hat kein Interesse daran, uns einfach nur so Informationen zu geben. Бог желает, чтобы это дало плоды в нашей жизни. Gott wünscht es, dass es Frucht in unserem Leben bringt. Он заинтересован в плодах. Er ist interessiert an deinen Früchten. Аминь. Amen. Отец, мы благодарны Тебе. Vater, wir sind dir so dankbar. За сегодня. Für das heute. Которая будет обеспечивать наше завтра. Das unser morgen uns bringen wird. Отец, und я благодарю Тебя за моих братьев и сестер, которых Ты мне дал. Ich danke dir für meine Geschwister, die du mir gegeben hast. Да, Господь. Ja, Vater. Ты свел нас всех вместе. Du hast uns alle zueinander gebracht. Чтобы мы могли друг другу помогать. Damit wir einander helfen können. Как написано, железо о железо острит. Wie es geschrieben steht, dass es Eisen schleift. So Спасибо, schleift Господь, der Mensch за это слово anderen. Сегодня. Danke dir, Vater, für dieses Wort heute. И мы желаем принести und wir, плоды Тебе. Und wir wünschen es, dir Früchte zu bringen. И мы молимся о мудрости для нас. Und wir beten um Weisheit für uns. Как нам распорядиться этим словом? Wie können wir dieses Wort anwenden? Отец, помоги нам увидеть. Vater, helfe uns zu sehen. Эту жизнь, которую Ты дал нам. Dieses Leben, was Du uns gegeben hast. Эту ответственность, которую Ты нам дал. Diese Verantwortung, was Du uns gegeben hast. Ответственность за собственную жизнь. Verantwortung für unser eigenes Leben. Ведь Ты дал нам все необходимое для этого. Du hast uns alles Notwendige dafür gegeben. Чтобы мы могли иметь эту благочестивую жизнь. Damit wir dieses Gott gewollte Leben haben. Да, Господь, спасибо Тебе. Я danke dir, Vater. Что Ты помогаешь нам уже сегодня. Dass du uns bereits heute schon hilfst. Думать о завтрашнем дне. Über den morgigen Tag nachzudenken. Спасибо, Господь. Danke dir, Vater. Спасибо Тебе, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Что Ты работаешь сегодня с нашими сердцами. Dass du heute an unseren Herzen arbeitest. И помогаешь нам не строить эти шалаши. Und hilfst uns, diese Hütten nicht mehr zu bauen. Но строить большой, солидный дом. Sondern ein solides Haus zu bauen. На фундаменте. Ein großes Haus auf einem Fundament. И шалаши пусть сегодня разваливаются. Und alle Hütten sollen heute auseinanderfallen. Im Namen Jesus Christus. И пусть восстанавливаются строятся хорошие, крепкие дома. Und es sollen feste, große, gute Häuser gebaut. В домах, в семьях, в отношениях. In den Beziehungen, in во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Пусть укрепляются отношения между мужем и женами. Sollen die Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau между sich, детьми sich stärken, и родителями. Zwischen den Kindern und Eltern. Да будут разрушены всякие шалаши. Alle Hütten sollen auseinanderfallen. И будут построены крепкие дома. Und es sollen feste Häuser gebaut werden. Спасибо, Господь. Danke dir, Vater. За эту силу, что Ты дал diese нам. Kraft, was du uns gegeben hast. Пройти любой кризис. Jede Krise durchzugehen mit dir. Спасибо, что мы имеем эту возможность общения с Тобой. Danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben, mit каждый dir день. Und mit dir Gemeinschaft zu haben. Jeden Tag. Каждый день Ты имеешь jeden Tag. Ты имеешь это время для нас. Hast du diese Zeit für uns? Прости, где мы, Господь, не имели время для Тебя. Herr, vergebe uns, wo wir uns die Zeit nicht genommen haben, mit dir zu verbringen. Мы желаем, чтобы это изменилось в нашей жизни. Wir wünschen es uns so sehr, dass das sich verändert. Чтобы пришла духовная дисциплина в жизнь каждого из нас. Dass ein geistliches Leben, Disziplin in unser Leben hineinkommt. Чтобы нам познать, Господь, что Ты желаешь для нас. Damit wir erfahren, was du für uns wünschst. Чтобы жить этой благословенной жизнью, damit wir dieses gesegnete Leben auch leben können, для которой Ты нас также и предназначил, für das du uns auch bestimmt hast. Спасибо Тебе, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Мы благословляем Твое святое имя. Wir preisen deinen heiligen Namen, мы благодарим Тебя за этот чудесный день. Wir danken dir für diesen wundervollen Tag. И вся слава Тебе и хвала. Und alle Ehre gehört nur dir, Vater. И мы молились во имя Иисуса wir Христа. Haben gebetet im Namen des Vaters, и все досказали. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Аминь. Amen. Amen. Amen.